Und wie war es für dich? Wie bist du aufgewachsen? Es ist vor allen Dingen auch das Leben der Frauen und Mädchen, das uns interessiert. Was kannst du uns da erzählen? Wie war das, als du in die Schule gegangen bist? Konntest du deinen Beruf wählen? Solche Sachen. Wie war ich in die Schule gekommen? Erstens war ja geplant, als ich eingeschult wurde, dass die Oma mit mir zu Hause bleiben würde, aber dann ist sie gestorben plötzlich. Und dann wurde ich in ein Internat geschickt. Das Internat befand sich aber 2 Straßen weiter von uns. Und ich fand das so schrecklich. Ich fühlte mich so verraten, weil das Wort Internat ist im Russischen, überhaupt das Internat, das ist wie ein Kinderheim. Und Kinderheim war ganz schrecklich in Russland. So war das mein Empfinden. Ich wurde quasi rausgeschmissen. So, das habe ich so empfunden. Ich habe sehr viel geweint auch. Aber das hat sich dann doch zu meinem Wohl so entpuppt. Das habe ich erst später begriffen. Weil die Lehrer waren auch so politisch verfolgte Leute. Zum Teil Juden, die 1949 verfolgt wurden, aber auch Intellektuelle. Die sind da im Exil gewesen und wir hatten sehr gute Lehrer. Wenn ich später meinen Arbeitskolleginnen erzählte, was ich alles gelernt habe in diesem Internat, dann haben sie gesagt, du lügst, du hast zu viel gelesen. So, es gibt's nicht. Besonders diejenigen, die in Kinderheimen aufgewachsen waren. Wir wurden auch sehr gut ernährt da. Zwar fremd für mich als Deutsche, zu viel Kascha am Morgen, diese Grütze wurde. Okay, aus Grütze, aus was? Aus alles Mögliche, Buchweizen und Grießbrei und Perlgraupen und weiß der Kuckuck. Das kannten wir nicht. Na naja, gut, man hat sich daran gewöhnt. Aber wir hatten zum Beispiel Malunterricht. Das war ein echter Künstler, der uns unterrichtet hat. Wir hatten Tanzunterricht. Wir haben sogar Tischmanieren gelernt, was da überhaupt nicht üblich war. Und auch Tanzen und Musik. Das waren Frauen und Männer, die Lehrer. Frauen. In Frauen. der Sowjetunion gab es wenig Männer als Lehrer. Später kamen die dann. Und dann 1965 ungefähr wurden die rehabilitiert, sind die meistens nach Moskau und St. Petersburg oder Leningrad hieß das damals zurückgekehrt. Und dann kam eine andere Art von Lehrern. Die waren anders, die waren schon sowjetisch, so richtig propagandistisch. Und dann warst du in welcher Schulform zu der Zeit, als andere Lehrer kamen? Das war so eine durchgehende Schule bis zur 8. Hast Klasse. du höhere Schule dann schon oder? Ja, dann, ich bin später dann zu meinem Vater gegangen und habe dann auf dem Dorf dann das Abitur gemacht. Ja. Und da waren schon diese sowjetischen Lehrer? Ja. Ja. Der Schuldirektor, der war so sowjetisch, der trug so eine halb Uniform, eine Kriegsuniform. Der war auch Veteran und der hasste die Deutschen wie die Pest. Der hat immer erzählt, ich habe die Deutschen wie die tolle Hunde erschossen. Und solche Sachen im Geschichtsunterricht. Und ich war so rebellisch und habe ihm dann Fragen gestellt, provozierende. Und er hat zu mir einmal gesagt, sagt er, schade, dass sie jetzt nicht 1938 ist. Sonst hätte ich dich höchstpersönlich hier auf dem Schulhof abgeknallt. Ja. Und an der Schule waren dann auch Lehrerinnen hauptsächlich. Ja, da war schon ein bisschen gemischt. Da waren auch gute Lehrer hin und wieder. Aber das war schon, später war das auch, die bekamen ja dann Privilegien, wenn sie aus dem Militärdienst kamen, die Männer, die Jungs, ja. Und die durften dann ohne Examen die Hochschulen besuchen und pädagogische Hochschulen, da war ja immer Lehrermangel und Männermangel und die durften dann lernen und dann kam da auch dementsprechend so ein Personal raus. Und wie war das so zwischen den Jungs und Mädchen, Männern und Frauen? War das recht gleichgestellt oder wie hast du das erlebt? Dem Gesetz nach ja. War ja Gleichberechtigung, aber das war ja nur auf dem Papier so. Ja, und wie war das dann für die Frauen? Je nachdem, das kommt darauf an, wenn sie arbeiten. Erstens war ja da immer Männermangel in Russland. Immer. Jetzt die Generation meiner Eltern, da sind ja viele, ich spreche jetzt von den Deutschen, die sind ja viele gestorben an Unterernährung in den KZs und durch die schwere Arbeit in Lagern. Und ja, da waren überwiegend Frauen, Männer so auch bei uns im Hof. Viele auch russische Mädchen, die waren auch viele, gab es auch viel Scheidungen. Das ist meine Tochter, die muss ich.